D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo und herzlich willkommen bei Eine Stunde Netz basteln, die DIY- und Selbermach-Ausgabe von Eine Stunde Netz am Mittwochabend immer. Und mein Name ist Moritz Metz und ich sitze gerade im Flugzeug im Landeanflug nach Wien, Österreich, weil dort findet nämlich ein Festival statt, das ich schon lange auf dem Kieker hatte. Da wollte ich schon immer mal eine Netzbastelsendung von machen, und zwar heißt das Festival Robo Exotica und das ist ein Festival für Roboter, die Drinks mischen. Dear cabin crew, prepare for landing. Und wenn wir jetzt dann gleich gelandet sind, dann fahren wir dorthin und wollen heute der Robo Exotica beim Aufbau zugucken und sehen, wie man solche... Meine Damen und Herren, wir landen in Kürze. Also in Wien. Wenn wir dann gleich gelandet sind, dann werde ich dorthin fahren ins Brick 5. Das ist ein Kulturzentrum, wo mindestens ein Dutzend verschiedener Roboter heute aufgebaut werden soll. Und wir hören jetzt als Vorbereitung schon mal den Titelsong zu dem Festival. Der heißt nämlich genauso wie das Festival, Robo Exotica. Links zur Sendung gibt es auf netzbasteln.de und dann durchhangeln zu dieradiowissen.de oder auch auf Twitter oder Facebook netzbasteln. Viel Spaß in der kommenden Stunde. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Noch wird hier kräftig gehämmert, gebohrt, gefeilt, ausgepackt und aufgebaut. Hier liegen Schieß rum, Hirschgeweihe, eine Bar aus Bambus und hier stehen ungefähr 30 Studenten, die gerade mit dem Bus von der Fachhochschule Graz nach Wien gereist sind, hier ins Brick 5, ein Kulturzentrum mit vielen hundert Quadratmetern, schönem Holzboden im 15. Bezirk in der Fünfhäusergasse 5. Und bei Eine Stunde Netzbasteln, das ist das, was ihr gerade hört, die Bastel- und DIY- und Maker-Sendung auf die Radio Wissen, geht es heute um das, was hier aufgebaut wird, nämlich die Robo Exotica, ein Festival für Bar-Roboter und Cocktail-Roboter, die bestimmte Dinge herstellen. Hier sind drei Damen mit einem Roulette-Tisch. Was baut ihr hier gerade auf? Unseren Dealer-Bot. Was macht der? Man kann quasi Roulette spielen und etwas vereinfacht natürlich und man gewinnt dann Wodka-Shots. Okay. Was ist das Elektronische an dem Bot? Also es wird ausgelesen, wo der Chip liegt und je nachdem, auf welchem Feld, zum Beispiel bei Schwarz, kriegt man dann das Doppelte ausgeschenkt. Ihr seid jetzt Studenten von der Fachhochschule in Graz, habe ich gehört. Und wie lange habt ihr jetzt gebraucht, das zu entwickeln, zu bauen? Also es hat, das ganze Projekt hat schon vor einem Monat angefangen, aber wirklich gebaut und so haben wir, würde ich sagen, die letzte Woche ganz intensiv. Und jetzt braucht ihr hier noch ein paar Stunden, bis fertig ist? Ja. Habt ihr schon mal Test getrunken? Getrunken, also nur mit Wasser. Okay. Dann könnte das ja später noch ganz lustig werden. Hier nebenan werden die Roulette-Angelegenheiten vorbereitet. Ich halte mal kurz meine Hand daran. Man hört es nicht, wie sich der Roulette-Tisch dreht. Du hast hier gerade so eine Schaltung, Konrad Elektronik, ein Arduino. Was baust du da gerade zusammen? Ich baue jetzt eigentlich die Steuereinrichtung unseres Roboters zusammen. Also die ganze Pumpenmechanik eigentlich. Das werde ich mir später nochmal genauer angucken. Du hast nämlich hier so drei so weiße Pumpen, könnten vom Aquarium sein, aber wahrscheinlich sind sie auch lebensmittelecht und da wird dann wahrscheinlich Getränk zugeführt, oder? Genau, richtig. Okay. Na dann, gutes Aufbauen, bis später. Da drüben stehen lauter Skier. Entschuldigung, könnt ihr mir sagen, wofür die Skier gut sind? Da werden unsere Flaschen für die, oder da kommt unser Alkohol hinaus durch Schläuche und Servos. Also durch die Servos wird der Schlauch abgeknickt und wenn jemand gewinnt, wird der Servo aufgemacht und durch den Schlauch kommt dann der Alkohol raus. Oh, das klingt ganz schön gemein. Habt ihr schon getestet? Ja, haben wir schon, aber wir werden heute noch einen gescheiten Testdurchlauf machen. Okay, ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Aufbauen. Guck's mir dann später nochmal in Ruhe an, was ihr da macht. Hier vorne noch eine andere Sache, da ist der Bohrschrauber gerade am Werk. Eine Kiste 2x3 oder 4 Meter, so groß wie ein Kleinwagen fast, aus gelben besprühten Wänden. Die wird gerade zusammengehämmert. Was wird das hier für eine Installation? Eine Telefonzelle. Ah, stimmt. Wenn man sie dann aufrecht hinstellt, wird sie eine Telefonzelle. Aber es ist bestimmt eine besondere Telefonzelle. Ja, sie stellt Fragen, die man dann in der Telefonzelle beantworten muss. Und was hat das mit Cocktailrobotik zu tun? Und zwar die Fragen werden computergeneriert und man muss sie dann dem Computer eingeben. Und wer die richtige Lösung weiß, kriegt einen Cocktail. Das werden wir später natürlich auch ausprobieren. Es wird hier weiter gebaut und geschraubt. Hier ist noch so eine Bar, einfach aus zwei Bierbänken übereinander mit Kabelbindern befestigt. Was macht die Angelegenheit hier mit den was wird an der Bar ausgeschenkt später? Da wird dann Wasser, Orangensaft, Wodka und Blue Curaçao ausgeschenkt. Aber als von einem Roboter oder von einem Menschen? Von Almöhe, also so ein Mandel, was wir da basteln. Okay, bin ich auch gespannt. So, das waren jetzt 3 von insgesamt 18 Cocktailrobotern, die hier auf der RoboExotica 2014 ausgestellt werden, oder Johannes Grenzfurtner? Ah, ich glaube, 18 werden es nicht werden. Ich glaube, wir sind so ungefähr bei 15 oder 16 heuer. Das ist aber, ja auch nicht so schlecht. Aber, man kann das nie so genau sagen, denn das inhärent Wunderbare an der Cocktailrobotik ist, dass sie einfach passiert. Das heißt, es kann sein, dass morgen tatsächlich auf einmal 2 Robots mehr da sind, weil Leute von irgendwelchen Hackerspaces oder so kommen und die ja alle schlecht kommunizieren. Und auf einmal stehen sie da mit 2 Maschinen und wir haben 2 Maschinen mehr. Oder Roboter, die ganz autark mit einem selbstfahrenden Auto vorbeigekommen fahren. Das ist auf jeden Fall Johannes Grenzfurtner, der ist einer der Organisatoren des Festivals. Das gibt es seit 16 Jahren tatsächlich, die RoboExotica. Und du bist der Dozent von den Studenten und verführst sie quasi jetzt zum Alkohol trinken und herstellen. Ich verführe sie in erster Linie zum Design von User Interfaces, die auch nach 1000 oder 2000 Gästen über ein Wochenende immer noch funktionieren. Das darf man nämlich nicht unterschätzen, dass ein Alkoholgerät, ein Cocktailroboter, ein Automat sehr viele besoffene Menschen aushalten muss. Ja. Und da können die Studenten dann lernen, wie man da das so macht, dass es auch jeder, der schon nicht mehr ganz gerade im Kopf denken kann, dann bedienen kann, oder? Das wäre eine schöne Sache, wenn das so wäre. Aber generell geht es darum, dass wir einerseits interessante Ideen haben für die Maschinen, b, dass die Dinge auch was aushalten und c, dass sie auch in der Interaktion dann mit den Leuten da quasi auch was darstellen können. Weil einerseits sollen die Maschinen funktionieren natürlich und andererseits ist es ja auch das Spannendste dran, wie bei jedem normalen Bartender ja auch, geht es ja um soziale Interaktion. Wenn ich in eine Bar gehe, gehe ich nicht nur in eine Bar, um einen Cocktail zu trinken, sondern auch natürlich zu quatschen mit dem Bartender oder der Bartenderin. Ja? Und da ist es genau dasselbe. Da kommt man her, kriegt von einer Maschine einen Cocktail serviert, aber will natürlich quasi auch mit den Leuten reden, die das Ding gebaut haben. Und das ist ja das Spannende dran. Okay. Das heißt, hier kommen zusammen Technik, Soziales, Trinken, Wissenschaft, Design, alle möglichen Dinge hier auf der RoboExotica, von der wir heute eine Stunde Netz basteln senden. Mein Name ist Moritz Metz, das ist Johannes Grenzfurtner. Wir reden später einfach nochmal mehr. Aber natürlich, das Schöne daran ist, wir sind ja ein Medienkunstfestival und bei Medienkunstfestivals ist es ja normalerweise so, dass man sich langweilt, bis am Abend die Party losgeht. Und bei uns ist es ja sozusagen konvergent. Also bei uns gibt es Medienkunstfestival, das gleichzeitig Party ist. Das der ist natürlich schönste Rausch von Wien! Das ist ein gutes Qualitätsurteil. Eine Frage noch, jetzt bauen die Studenten ja 3 Roboter, es werden aber insgesamt 15 sein, wie du gesagt hast. Wer baut die dann? Ah, ganz unterschiedliche Leute. Also wir haben zum Beispiel Gäste auch aus dem fernen Ausland, den Vereinigten Staaten von Amerika. Ryan Finnegan zum Beispiel baut einen alkoholservierenden Bilderrahmen für RoboExotica-Plakate. Okay. Der hat sich die Idee gestellt oder ist die Frage gestellt, hey, was ist denn eigentlich immer gleich auf jeder RoboExotica außer Alkohol und Maschinen? Und das sind die Poster. Wir haben immer so schön designte Poster. Und er will jetzt eine Maschine bauen, wo man jedes Jahr ab sofort die RoboExotica-Poster reinhängen kann und dieser Bilderrahmen aber auch quasi Schnaps serviert. Auch interessant. Man muss das, glaube ich, sehen, um sich dann richtig vorstellen zu können. Ja. Danke erstmal. Bitte. Es wird also ziemlich international hier noch werden. Nach der nächsten Musik hören wir uns mal an, wie genau der Aufbau von den Maschinen, die jetzt schon da sind, am Mittwochnachmittag um 14 Uhr weiterläuft. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln, die Cocktailroboter-Ausgabe vom Cocktail-Roboter-Festival RoboExotica in Wien im Brick 5 Theater- und Kulturzentrum. Ein riesiger Raum, der sich langsam füllt mit den aufgebauten Maschinen, die irgendwie Cocktails bauen sollen. Zumindest 3 stehen hier jetzt schon, eben die von den Designstudenten aus Graz. Ungefähr 12 andere sollen noch dazukommen später. Die werden aber von irgendwelchen Hackern in irgendwelchen Hackerspaces gebaut. Da gucken wir gleich nochmal hin und machen einen kleinen Ausflug. Jetzt nochmal kurz zum Stand der Dinge bei der Telefonzelle zum Beispiel. Das ist eine große Kiste, sieht aus wie eine Telefonzelle, innen mit Beleuchtung und einem Telefon. Darf ich da mal kurz durch? Sehr viele Leute im Weg. Wie weit funktioniert das jetzt schon? Keine Ahnung, wir testen es gerade. Also es ist noch nicht fertig. Also was ist denn der Plan davon? Ich sehe jetzt hier in dieser Telefonzelle ein rotes Telefon. Leave the call box. Eine Musik läuft auch? Was läuft? Was ist jetzt? Es läutet auch noch? Soll ich mal rangehen? Ja. Okay, ich gehe mal ran. Hallo? How many people died in the Colorado Avalanche? Wie viele Leute sind in der Colorado-Lavine gestorben? Das ist jetzt die Frage, die mir die Maschine stellt. Und die zählt jetzt hier gleichzeitig runter. Das ist auf jeden Fall eher Medienkunst. Oder was funktioniert jetzt hier noch nicht? Nein, es funktioniert schon. Sie müssen die Lösungen in die Artikel, die da ausgehängt sind, selber finden. Ach so, hier sind lauter Zeitungsartikel an den Wänden aufgehängt, die beschreiben. Jetzt hätte ich diese Frage richtig beantworten können. Anscheinend ist mir das aber nicht gelungen. Ich hänge den Hörer mal wieder auf. Und was wäre jetzt passiert, wenn ich die Frage richtig beantwortet hätte oder mehrere Fragen richtig beantwortet hätte? Also es geht um eine Frage und wenn die Frage dann richtig ist, dann wird gesagt, dass die Frage immer richtig beantwortet worden ist und dann kommt in einem Becher, den man drunter stellt, das Getränk. Ah. Und wenn es falsch ist, dann kriegt man nichts. Dann gibt es eine neue Chance, aber wahrscheinlich stehen viele Leute vor der Telefonzelle. Wir hoffen es. Ihr habt euch das jetzt ausgedacht mit dem Professor Grenzfurt, ne? Ja, also eigentlich so mehr in der Gruppe intern. Also das okay. Habt ihr schon mal ausprobiert? Funktioniert bisher? Ja, wir sind gerade am Ausprobieren, aber es ist gerade das Telefon runtergefallen, also müssen wir weiter probieren. Gibt es hier jemanden, der sich auf die Technik spezialisiert hat von diesem Ding, mir erklären kann, was dahinter arbeitet, hinter diesem Telefon und dem Lautsprecher? Das sind die beiden. Könnt ihr mir kurz erklären, wie das technisch funktioniert? Arduino, ist das ein Raspberry Pi dahinter? Nein, es ist ein Arduino-Board, das dahinter. Okay, und dann alles Mögliche an Verstärker, Elektronik und so weiter, Audioausgabe? Audioausgabe ist dran und genau, und wir haben ein Keypad vom Telefon, mit dem man dann den PIN-Code quasi eingibt und mit dem das Arduino liest dann diesen Code aus und sagt dann entweder ist es richtig oder falsch und wenn es richtig ist, dann gibt er den Alkohol aus und wenn es falsch ist, dann sagt er Audioausgabe, please leave the callbox. Okay, vielen Dank erstmal an die Telefonzelleningenieure. Jetzt steht hier noch eine andere Installation. Das ist ein riesiger Gartenzwerg mit Bart und Ötzi-Hut. Und dahinter sind vier Skier mit Flaschen drin. Wie soll das funktionieren? Was? Ihr seid gerade alle am Aufbauen, aber du hast vielleicht Zeit? Ja, durch die Flaschen rinnt die Flüssigkeit durch die Nase vom Almöhi runter und füllt so die Becher von den tanzenden Leuten. Man kann hier tanzen und dann läuft durch die Nase. Das ist ja schon ziemlich unappetitlich. Und was für Flüssigkeit ist das? Es wird eine grün-gelbliche sein. Was ist da die künstlerische Idee hinter diesem appetitlichen Kunstwerk? Ja, es soll eine Bar sein und ein grausliger Almöhi. Und muss man vorher auch eine Aufgabe lösen, wie bei der Telefonzelle? Ja, hier muss man tanzen und sich sein Getränk ertanzen. Und dann ist da ein Sensor eingebaut, der das dann ausschüttet, wenn man gut getanzt hat? Genau, je nach Punkteanzahl wird eine bessere Flüssigkeit in den Becher gelangen. Und was sind die, wie werden die Punkte vergeben? Naja, je nachdem, wie viel man trifft von den verschiedenen Feldern dann. Ach so, da gibt es so Felder auf dem Boden, auf denen man dann tanzen muss. Habt ihr schon ausprobiert? Ja, haben wir schon. Okay. Funktioniert super. Dann bin ich gespannt auf die Eröffnung von der Robo Exotica. Die kann in dieser Sendung leider nicht mehr begleitet werden. Vielen Dank. Denn das ist erst am morgigen Tag. Heute ist ja erst Mittwoch. Ihr hört D-Radio Wissen. Und ich bin auf der Robo Exotica bzw. auf dem Aufbau. Da sind hier jede Menge Studenten. Später kommen noch ganz viele andere Bastler dazu mit ihren Cocktail-Robotern. Und nach der Musik gucken wir mal, wie es beim Dealerbot läuft. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Plastiktüte mit verschiedenen Baumaterialien drin, was ist das? Chips. Chips, also keine zum Essen, sondern Roulette-Chips. Roulette-Chips, ja, Jetons. Jetons auf der Robo-Exotica, dem Festival für Bar- oder Cocktail-Robotik. Und das ist der Dealer-Bot, von dem haben wir vorhin schon kurz geredet. Ein ziemlich großer Roboter, also eine ganze Rauminstallation eigentlich. Was macht die? Man kann Einsätze wie im richtigen Roulette machen und Alkohol gewinnen. Und das wird dann elektronisch ausgewertet, oder wenn da nur ein Mensch steht, dann wäre es ja kein Roboter? Korrekt, ja. Der richtige Gewinn wird ausgelesen per Webcam und dann wird geschaut, wie viel Gewinn man bekommt, ob 1 Milliliter oder 2, und das wird ausgegeben. Und ihr habt wirklich eine Bilderkennung dann eingebaut. die dann erkennt, wo die Jetons liegen, oder wie? Ja, die Chips sind mit Verduschelcodes markiert und das erkennt die Webcam und sieht, auf welchem Feld sie sind mit Koordinaten, also begrenzt, und das erkennt's. Und du hast das programmiert? Nein. Wer ist denn der Master der Programmierung? Stefan Bayer, würde ich mal sagen, der hat das so geleitet, und Florian Kolleritsch, da drüben der junge Mann, der da sitzt. Dann gucke ich mal kurz bei dem vorbei, der sieht ziemlich vertieft aus in Computerprobleme an einem Bildschirm, da läuft Programmiercode von einer Arduino-Software. Hallo, Entschuldigung, die Störung. Was ist gerade das Problem beim Dealerbot noch? Wir haben noch ein kleines Code-Problem und wir müssen noch die Verbindung zwischen Arduino und Processing merchen, also zwischen der Ansteuerung von den ganzen Relais und den Pumpen. Und ja, das haben wir noch nicht gemacht und müssen wir jetzt vor Ort machen. Processing ist dann das Programm, das läuft auf einem richtigen Computer, wenn ich es richtig verstehe, das die Bilder erkennt, also die Jetons und so weiter, oder? Ja, über Processing, wir machen das über Webcam, also die Ansteuerung, und wir haben spezielle Fiducial Codes. Die haben fix zugewiesene IDs, die wir mit Processing mit einer bestimmten Bibliothek erkennen können und dann verarbeiten können noch. Okay. Und war das für dich das erste Mal, dass du so einen getränkeausschenkenden Roboter gebaut hast? Ja. Meinst du, das ist die Zukunft? Ja. Vielleicht. Wird man sehen. Wird man sehen, zumindest spätestens morgen auf der Robo Exotica, wenn die eröffnet wird. Ihr könnt dann übrigens eine Reportage hören nochmal oder auch Bilder angucken auf deradiowissen.de und dann durchhangeln zu Eine Stunde Netz, beziehungsweise dann am Samstag läuft die Reportage im Grünstreifen. Hier sind also bisher nur 3 Projekte aufgebaut im Brick 5, wo das Festival stattfinden wird. Und der Johannes Grenzfurtner, der Organisator des Festivals, hat gesagt, er zeigt mir jetzt noch 2 andere Orte, wo auch Roboter gerade gebaut werden. Wo ist das? Ja, wir gehen direkt ins Monochrom-Büro. Das ist deine Medienkunstorganisation? Medienkunst, das ist eine Kunsttheorie- und Bastelneigungsgruppe. Ne? Okay, da fahren wir hin. Und wo noch? Und ins MetaLab, dem lokalen Hackerinnen-Space. Okay, wir erkunden jetzt also Wien. Bei einer Stunde Netzbasteln bleiben Sie getuned. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netzbasteln über die Robo Exotica, das Roboter Cocktail Festival. Also Roboter, die uns Drinks mischen. Und jetzt plötzlich bin ich an einem Ort, wo es gar keine solche Drinks oder Roboter gibt. Wir sitzen im Taxi. Johannes Grenzfurtner, einer der Organisatoren, und ich. Wir fahren nämlich von dem Ort, wo morgen das Festival startet, zu verschiedenen Hackerspaces, wo jetzt noch Leute an ihren Robotern basteln und tüfteln, bis sie fertig werden. Absolut, genau so ist es. Denn natürlich ist nichts fertig am Tag, bevor die Robexotica beginnt. Ja. Sind es immer ungefähr die gleichen Roboter oder gibt es jedes Jahr dann ein Dutzend neue? Es gibt immer wieder Roboter, die kommen. Also zum Beispiel Melmac ist schon zum x-ten Mal dabei. Aber sonst haben wir fast nur Maschinen, die komplett neu gebaut worden sind. Für Melmac, was ist das? Melmac, das ist ein sehr effizienter Roboter, der macht so zwischen 1500 und 2000 Cocktails übers Wochenende. Also der ist wirklich flink, ist der. Und in dem Sinne auch herausragend, weil die anderen Cocktail-Robots, die wir haben, sind ja nicht besonders flink. Was stellt der denn her, Melmac? Alles, was man will. Also Caipirinhas und Cosmopolitans. Man hat so ein Touchscreen-Display, drückt drauf, was man will, und dann ruckzuck wird das Ding gemacht. Okay, das ist also relativ eine effiziente, automatenmäßige Sache, fast wie ein Fahrkartenautomat. Was gibt es noch so für Roboter, die bestimmte Eckpunkte markieren? Oh, also generell in der Geschichte von Robexotica oder heuer? In den 16 Jahren. Wow. So lange gibt es euer Festival schon. Da haben wir ja wirklich großartige Maschinen gehabt. Also eine meiner absoluten Lieblingsmaschinen war der sogenannte Shotbot. Und dieser Shotbot war eigentlich eine Arcade-Konsole, die umgebaut worden ist, wo ein Spiel man spielen konnte, wo man ein Live-Videobild gesehen hat mit einem Fadenkreuz. Und was man versucht hat, ist, einer Person, die auf der anderen Seite der Arcade-Maschine gestanden ist, per Fadenkreuz Wodka in den Mund zu schießen. Ja. Okay. Ja, das war ein großartiges Teil. Eine andere Geschichte hat auch mit Schießen zu tun, war Other Achievements in the Sector of Cocktail Culture. Das haben wir ja auch. Also nicht nur quasi Getränke werden ja bei uns gemacht, sondern alles, was mit Cocktailkultur zu tun hat. Und da hatten wir eine Cocktailkirschen-Weitwurfmaschine, ein Cocktailkirschen-Katapult, wo wir über 20, 25 Meter hinweg mit einem Katapult zielsicher in ein Cocktailglas Kirschen geschossen haben. Auch nicht schlecht. Das sind alles total sinnvolle Sachen. Naja, eigentlich nicht so richtig. Also, es schließt sich nicht ganz. Siemens. Wir sind ja nicht Siemens. Genau, ihr seid nicht die Deutschen, ihr seid auch nicht Siemens, wo alles total vernünftig sein soll. Und andererseits, wenn man es so betrachtet, wie du es vorhin schon gesagt hast, also Technik, Wissenschaft, Spaß, Party, Soziales, Design ist eigentlich alles mit spielerischer drin. Spielerischer Umgang mit Technologie. Genau. Ihr habt auch mal gesagt, dass man den Grad der Technologisierung der Gesellschaft auch ein bisschen ablesen kann an solchen Robotern, wie gut die funktionieren oder was die alles können. Ja klar, also begonnen hatte die ganze Sache 1999 mit der einfachen Frage, warum gibt es diesen ganzen Scheiß noch nicht? Seit 50 Jahren wird uns versprochen, fliegende Autos und Roboter, die uns Bier nachtragen und all das ganze Zeug. Also wo ist die Moderne? Die Moderne ist nie angekommen. Ja? Also sagen ein paar Kilo Mondgestein runtergeschleppt, aber das war es auch schon. Oder? Ja? Natürlich gibt es Roboter in allen Bereichen des Lebens. Also im Wesentlichen ist es sowas wie das Self-Driving Google Car ist ja auch ein Robot in einer gewissen Weise. Und jeder Bankomat ist ein Robot, aber das wird halt von uns nicht so als Robot wahrgenommen. Also jedenfalls 1999 waren wir eh noch weit entfernt von selbstfahrenden Autos, aber dann mal eben die Frage gestellt, wo ist das Zeug? Wir haben in einem Jahr das neue Jahrtausend, wir wollen, dass uns diese verdammten Dinger endlich unsere Cocktails mischen und wenn es sie nicht gibt, dann machen wir ein Festival jetzt, wo Menschen diese Dinger für uns bauen. Bumm, zack. Und so kam es dann. Wie war das denn damals? Weil heutzutage wird ja viel in dieser ganzen Maker-Szene gemacht mit Raspberry Pi, so einem Minicomputer, oder mit Arduino, einem noch viel kleineren Minicomputer, der eben aber sehr gut solche Elektronik-Sachen ansteuern kann, wird viel an Kunsthochschulen genutzt, hatten wir auch schon öfters in der Bastelsendung. Aber 99 gab es das ja alles noch nicht. Ja, damals vom Krieg haben wir halt nichts gehabt. Also wirklich nicht. Nein. Ja. Also Arduino ist absoluter Luxus. Deswegen gibt es auch viel mehr Cocktail-Robots oder viel mehr Leute, die im DIY-Bereich interessante Sachen machen, weil das Zeug einfach extrem einfach zu kaufen und zu benutzen ist. Also damals, das ist alles nur mit so App-ROMs und so Zeug. Ja, und heute kann man wahrscheinlich einfach auch im Netz so Lebensmittelpumpen bestellen. Ja, aber die besten Pumpen sind ja eigentlich immer noch die Scheibenwischerpumpen und auch manche von diesen Blutpumpen. Diese Peristaltikpumpen sind großartig. Okay, wir fahren jetzt gerade nochmal durch Wien mit dem Taxi, wie gesagt, und gucken uns noch zwei, drei verschiedene andere Roboter an, die noch gebaut werden. Wo fahren wir da jetzt nochmal hin? Wir fahren ins Museumsquartier und im Museumsquartier ist das Monochrom Hauptquartier und ich bin ja Teil von Monochrom, also Monochrom ist ja Mitveranstalter der RoboExotica und das Monochrom Hauptquartier ist ja gerade in der Woche vor der RoboExotica immer vollkommen überfordert mit Menschen. Also wo in jeder Ecke steht irgendein halbgebautes Robot-Ding oder irgendwelche Dinge werden vom Flughafen oder von FedEx angeliefert und das Büro ist immer sehr überfordert. Das schauen wir uns gleich mal an, nach der nächsten Musik bei Die Radio Wissen, eine Stunde Netzbasteln. Die Radio Wissen, eine Stunde Netz. Vom Brick 5 ins Museumsquartier, ins Hauptquartier, auch gleichzeitig von Monochrom, der Künstlergruppe, die Mitveranstalter ist, der RoboExotica. Und jetzt bin ich hier bei, wie heißt ihr? Frankie, hallo. Rich, hallo. Hi, Robin. Und du bist Robin, hallo. Wir sitzen in einem sehr schönen, hohen Raum, der vollgestopft ist mit verschiedenen Dingen, von Hüten über Deutschlandfahnen, von vielen Aufklebern, Bildern an der Wand, ein Bumerang, ein Kreuz. Deutschlandfahne mit dem schönen Schuld drauf. Und ein Herzchen daran. Ziemlich viel und auf einem Tisch, der eine schöne, gelb karierte Tischdecke hat, steht einer der Roboter, die jetzt dann ab morgen beim RoboExotica Festival einschenken werden. Da ist eine Weinflasche befestigt und es scheint mir so zu sein, als würde die dann eine Flüssigkeit wo reinkippen können. Wie genau, funktioniert die, Frankie? Ja, ich meine, wir sind momentan gerade dran, eine Maschine zu produzieren, die einen Kaiserspritzer erzeugt. Kaiserspritzer ist eine kleine Abart des weißen Spritzers, also des gespritzten Weißweins. Also Weißwein mit Wasserschorle. Exakt. Ja, eine Weißweinschorle würde man in Deutschland sagen, aber mit einem Schuss Holundersirup. Also Schorle und dann noch Holundersirup dazu. Genau, dieser Schuss kommt noch dazu und dann haben wir einen wunderbaren Kaiserspritzer und den werden wir hier produzieren mit dieser Maschine. Das heißt, die Maschine ist 40 cm hoch, 40 cm breit, das ist aus Holz gebaut, aus Fichten- oder Kiefernholz, unten eine große Standplatte. Und dann sind da verschiedene Motoren. Funktioniert sie schon? Kannst du sie mal anwerfen oder wird noch getüftelt? Es wird noch dran getüftelt. Sieht man auch an deinem blauen Kittel, der Mechanikerkittel. Ja, obwohl wir eigentlich momentan bei der Programmierung sind, aber ich habe ihn trotzdem noch angelassen. Die große Schwierigkeit bei diesen Maschinen ist ja immer, dass man diesen Mixvorgang ordentlich hinbekommt. Und der funktioniert schon ganz ansprechend. Und jetzt ist die nächste Stufe, dass wir das Ganze programmieren, damit es bis morgen läuft. Wie funktioniert das denn wirklich rein mechanisch? Also man sieht hier unten zwei so Dinger, die sehen aus wie Scheibenwischermotoren von dem Auto. Sind das welche? Das sind Scheibenwischermotoren. Und die Scheibenwischermotoren werden einerseits dazu verwendet, hier die Flasche so zu kippen, dass genau die 2 Zentiliter über diesen Spender hineinfließen in das Glas. Und andererseits verwenden wir hier einen Seifenspender, um den Holundersirup dazuzufügen. Ah, man sieht hier tatsächlich einen gelben Behälter, in dem ist ein Seifenspender drin. Also dieses Ding, wo man draufdrückt. Das Geräusch kennt man vielleicht aus dem Bad. Und wenn man da draufdrückt, dann wird die Flüssigkeit, die in diesem gelben Behälter ist, eben dann oben rausgespritzt. Und ins Glas rein, ja. Und das Ganze wird auch angesteuert von einem dieser Scheibenwischermotoren. Laufen die schon? Kann man die mal anwerfen, dass man hört, wie die klingen? Noch nicht, dazu fehlt mir noch die Stromversorgung hier. Aber demnächst sollte es wieder soweit sein. So, wie war jetzt der Designprozess von diesem Kaiserspritzer? Wie bist du da, hast du einfach mal losgebaut oder hast du dir vorher eine technische CAD-Zeichnung angefertigt? Also nachdem man sich hier auf absolutes Neuland begibt und die normalen Cocktailroboter, die jetzt so handelsüblich am Markt sind, normalerweise eine Peristaltikpumpe verwenden, haben wir gedacht, eigentlich soll es auch andere Möglichkeiten und Methoden geben. Und diese Möglichkeiten haben wir gefunden in diesen Flaschen-Kipp-Methoden. Peristaltikpumpen sind nicht gut. Sie sind langweilig. Alles macht mit Peristaltikpumpen und das ist nicht gut. Was sind Peristaltikpumpen? Wie funktionieren die? Da habe ich ganz ehrlich keine Ahnung. Ich bin sehr mechanisch und eigentlich auf technischen Stand vom 19. Jahrhundert. Und so sieht doch mein Roboter oder der, den ich also als zweiter Versuch dieser Art von Roboter auch aus. Da ist sehr viel Herumdreherei von Schnüren und fast schon mit Herumschieberei. Also Peristaltikpumpen sagt mir genau gar nichts. Okay, mir auch nicht, aber du kannst es vielleicht erklären. Ja, wenn man eine Flüssigkeit durch einen Schlauch quetscht, dann wird die nach vorne bewegt in diesem Schlauch. Also ganz ähnlich, wie man es kennt von Bluttransfusionspumpen. Okay, die sind sozusagen hygienisch, weil da eben kein Kontakt mit der Pumpe direkt stattfindet. Nur der Schlauch wird sozusagen wie gemolken. Sowas habe ich schon mal gesehen. Exakt, das okay. Sind Peristaltikpumpen. Okay. Dann zeig doch mal, ob die Stromversorgung mittlerweile schon funktioniert. Das Kabel scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Wir arbeiten hier mal noch ein bisschen weiter im Hauptquartier von Monochrom und gucken dann, ob der Kaiserspritzer, dieses Konstrukt aus Holz, von dem ihr auch ein Foto sehen könnt auf deradiowissen.de und dann durchhangeln zu eine Stunde Netz oder auf netzbasteln.de, so heißen wir auch bei Twitter oder Facebook, da findet ihr ein Foto von dem Kaiserspritzer und wir probieren den jetzt mal in Gang zu kriegen und melden uns gleich wieder. Deradiowissen, eine Stunde Netz. Während der Kaiserspritzer 1 unten im Erdgeschoss vom Monochrom-Hauptquartier noch nicht richtig funktioniert. An Stromversorgung mangelt es noch. Wir sind jetzt mal hochgegangen und ihr beide habt einen Kaiserspritzer 2 gebaut. Ja, wir haben 2 Mixers, die April oder die Syrup. Ah, das ist also auch eine Maschine, die sieht ähnlich aus. Ja, und hier wir haben den Weißwein oder Rotwein und die Wasser, die prickelnd Wasser. Oder Coca-Cola. Also wir haben Kaiserspritzer oder Cola Rot oder Weißwein gespritzt oder Weißwein mit Aperol. 5 oder 6 Cocktails. Also man kann ziemlich viele verschiedene Cocktails mit dieser Maschine bauen, die ähnlich aufgebaut ist, aber noch mehr verschiedene Zuflusssachen hat. Und da funktioniert auch schon was. Also da haben wir schon mal das Aperol aufgebaut als Prototyp zu dem, wie das Holundersirup auch eingeschränkt wird. Das sind prinzipiell ist dieser Roboter darauf ausgerichtet, zu zeigen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, einzuschenken. Das heißt, wir haben versucht, möglichst alle verschiedenen Eingänge, also insgesamt 6 Eingänge, möglichst verschieden einlaufen zu lassen. Jetzt könnten wir Ihnen schon vorzeigen, wie das Aperol ist oder eben wie das Mineralwasser einfließt. Aber ich glaube, da ist am interessantesten, wie das Aperol einfließt. Oh, gerne, das machen wir jetzt mal. So, jetzt wird ein Kontakt geschlossen. Fantastisch. Ist ja wirklich fantastisch. Es funktioniert. Jetzt wir andere Direction. Jetzt werden die Pole vertauscht. Ja, also. Und jetzt fährt die Flasche. Wieder zurück. Jetzt muss ich mal rekapitulieren, was da passiert ist. Die Flasche hat sich geneigt nach vorne. Sie ist auf einem Art Türmchen befestigt mit einem Scharnier, an dem dann wiederum die Flasche hängt. Und als dann der Kontakt geschlossen wurde, hat ein kleiner Motor eine Schnur aufgerollt, wie Rob schon gesagt hat. Und dann ist eben genau die Flüssigkeit in ein Glas, was da steht, reingeflossen. Ging schon auch manches daneben, sieht man auf dem bei den Versuchen, oder? Ja, also wir haben jetzt eine Zielgenauigkeit von circa 95%, also 5% geht ziemlich immer daneben. Heißt, wir haben jetzt einen eigenen Becher drunter geleert oder einen Rahmen, wo wir dann einen Becher hineintun. Dann werden aus den Cocktails nochmal schlechtere Cocktails gemischt. Okay, die Restcocktails sozusagen. Und nochmal, es funktioniert wirklich bestens. Da fließt dann eben ein Schuss Aperol ins Glas. Ein Schussapparat, ja, ein großer Schuss. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wir haben nämlich diese Schraubaufköpfe mit 2 Zentiliter. Da haben wir keine anderen Aufschlüsse gefunden, also nur 2 Zentiliter. Das heißt, bei Holunder ist dann 2 Zentiliter ziemlich viel. Aber wir denken, dann können wir das einfach mit der Wartezeit, wie viel Sodawasser nachfließt, wieder aufheben. Jetzt habt ihr da wahrscheinlich tagelang dran rumgebaut und getüftelt und es ging jede Menge Flüssigkeit verschüttet und ihr grinst dabei. Es scheint Spaß gemacht zu haben. Was ist denn das Wichtigste daran? Das Bauen oder dann das am Ende Trinken? Also auf jeden Fall für mich zumindest das Bauen. Die Sache ist halt die, wir haben ohne Plan angefangen und machen einfach so spontan drauf los und das ist eindeutig das Lustigste dran. Was sagst du, Rich? Wenn ich bauen, trinke ich. Also sie beiden sind wichtig. Ja, bauen und trinken. Dann bedanke ich mich für die kleine Vorführung. Hoffe, das klappt noch alles bis morgen Abend, wenn die Robo-Exotica eröffnet. Und jetzt gucke ich nochmal runter zum anderen Kaiserspritzer. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Fotos von dieser Cocktailmaschine gibt es auch auf netzbasteln.de. Und jetzt gucken wir mal hier unten. Gibt es Neuigkeiten? Jo. Es war schlicht und ergreifend ein schlechtes Stromversorgungskabel und jetzt funktioniert es, hoffe ich. Das will ich jetzt sehen. Das ist, wie gesagt, eine Maschine und eine Pumpe noch dazu und eben dieser Seifendosierer. Können wir mal anwerfen? Jo. Drück den Knopf. Musik ist ja auch noch dabei. Ja. Und tatsächlich ergießt sich auch hier eine Flasche mit Wegenstein, Weißwein, Zweigelt. Ergießt sich rein und dann der Seifenspender funktioniert auch schon. Herrlich. Und jetzt hat er noch eine andere Pumpeinrichtung. Wie funktioniert die? Wasser reingespritzt. Genau. Einfach mit dem Druck aus einer Wasserflasche wird der Weißwein mit Soda eben quasi aufgespritzt. Das werde ich dann morgen auf jeden Fall mal probieren. Oder kann man es jetzt auch schon probieren? Also im Moment ist hier Wasser drinnen in der Weinflasche. Dann probiere ich es lieber morgen. Das ist ja jetzt hier gerade nur der Testlauf. Aber man hat schon gesehen, während der Wiener Walzer da geklungen ist, das war eine richtige Satisfaktion, was sehr schön ist. Ein schöner Moment, dieser Maschine beim Mixen zuzugucken. Ja, wir dachten uns, der Kaiserwalzer ist für einen Kaiserspritzer gerade recht. So schaut's aus in Wien bei dem Festival Robo Exotica bzw. bei den Vorbereitungen dazu. Und ich möchte euch herzlich einladen, falls ihr irgendwie könnt, kommt natürlich gerne vorbei in Wien im Brick 5 im 15. Bezirk. Findet da statt noch bis Sonntag, da gibt's auch eine Preisverleihung. Fotos vom Festival für die, die nicht kommen können, gibt's auf netzbasteln.de. Oder beziehungsweise auf dieradiowissen.de. Und das war's auch schon. Wir melden uns wieder in 2 Wochen, auch am Mittwoch. Da ist dann der Jahresrückblick, die 21. Netzbastel-Ausgabe. Und wir gucken, was geworden ist aus dem selbstgebrauten Bier, aus dem 3D-Drucker, aus dem Quadrocopter und ein paar anderen Projekten, aus den Chilis. Alles Projekte, die wir dieses Jahr schon mal gemacht haben. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Moritz Metz. Ciao. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.